Als Lösung für die Gewinnung erneuerbarer Energien sieht er den Bau riesiger Photovoltaikanlagen in Afrika, mit deren Strom grüner Wasserstoff hergestellt werden könnte, den wir importieren könnten. Bis dahin sind seiner Ansicht nach Atomkraftwerke zur Überbrückung notwendig, während er Windkraft für überflüssig hält. Dass Deutschland auf Jahrzehnte grünen Wasserstoff wird importieren müssen, ist unter ExpertInnen nicht umstritten. Allerdings wird dabei Ökostrom zu Wasserstoff verarbeitet, der dann hier in elektrische Energie oder Hitze umgewandelt wird. Das ist teuer und ineffizient und lohnt sich nur, wenn es gar nicht anders geht, in der Industrie etwa. Billiger und effizienter als direkt aus dem Windrad ist Strom nicht zu bekommen. Deswegen ist die Energiewende ohne tausende Windräder hierzulande nicht zu stemmen. Das Geld für die Klagen gegen Windkraftanlagen bekommt der Verein VLAB nach eigenen Aussagen durch viele kleine Spenden sowie durch die Jahresbeiträge der Mitglieder. Mit aufgebaut und finanziell stark unterstützt wurde der Verein von Enoch zu Guttenberg, dem Vater des ehemaligen Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg. Das Jahresbudget gibt der Vereinsvorsitzende mit knapp 250.000 Euro an. Hinweise auf eine Finanzierung durch Industrie- oder Lobbyverbände gibt es nicht. Allerdings ist der VLAB Mitglied von Vernunftkraft, einer Art Dachverband der WindkraftgegnerInnen in Deutschland. Dessen Vorsitzender wiederum arbeitete bis mindestens Dezember 2021 im Klimaschutzministerium von Robert Habeck. Formal ist er dort nicht zuständig für erneuerbare Energien, hat aber in der alten Regierung auch schon den damaligen Staatssekretär in Windkraftanlagen vertreten, wie die TAZ berichtete. Nach einer Recherche von Greenpeace steckt hinter dem Dachverband ein bundesweites Netzwerk sogenannter Multifunktionäre, Menschen, die in vielen Vereinen sitzen und koordinierten Widerstand gegen Windkraft leisten. Eine direkte Finanzierung durch die Industrie kann Greenpeace auch bei diesem Dachverband nicht nachweisen. Eine Nähe zur fossilen Industrie scheint es aber nach den Recherchen zu geben. Nicht hundertprozentig klären konnten wir, ob der VLAB sogenanntes Astroturfing betreibt. Dabei geben sich Vereine den Anschein, als wären sie von engagierten BürgerInnen gegründet und würden deren legitime Interessen vertreten. Tatsächlich aber sind diese vermeintlichen Graswurzelorganisationen von der Industrie initiiert und finanziert und setzen sich als Bürgerbewegung getarnt für Konzerninteressen ein. Die Angaben des Vereins ließen sich letztlich nicht prüfen, weil es in Deutschland kein Transparenzregister für Vereine gibt. Die Frage, woher das vergleichsweise große Budget kommt und wofür es verwendet wird, bleibt daher offen. Natürlich möchte niemand Klagen grundsätzlich verhindern. Sie sind in einem Rechtsstaat ein selbstverständliches Mittel der Kontrolle der Verwaltung. Doch es muss etwas passieren, damit politisch motivierte Verbandsklagen den Windkraftausbau nicht länger lahmlegen. Es gibt deshalb Überlegungen, Windkraftklagen betroffener BürgerInnen vorrangig zu bearbeiten und Klagen von Vereinen zu erschweren. Allerdings sind die Möglichkeiten begrenzt, weil auch die Klagerechte von Vereinen weitgehend europarechtlich vorgegeben sind und daher kaum national verändert werden können. Ändern kann Deutschland jedoch das Prüfprogramm der Gerichte. Das bedeutet, dass Gerichte bei Klagen von Verbänden nur noch das prüfen, was von Anfang an in der ersten Klageschrift ausdrücklich gerügt wird. Mit dieser sogenannten Präklusion hätten es Windkraftbremser deutlich schwerer, im Laufe eines Verfahrens immer neue Streitpunkte nachzuschieben, eine beliebte Verzögerungstaktik klagender Vereine. Sie tragen nämlich gerne erstmal ein Argument vor und warten die Erwiderung der anderen Seite ab, bevor sie das nächste Argument und dann das übernächste vorlegen. Da das Gericht alle Argumente prüfen muss, kann ein Windbremserverein mit diesem Ping-Pong-Spiel das Verfahren erheblich in die Länge ziehen.